schwaches Herz. Schwaches Herz, du bist besiegt, schwaches Herz, du bist besiegt, ja, ja, ja. Freiheit bieget, sind schon deine Fesseln da, sind schon deine Fesseln da, sind schon deine Fesseln da. Schwaches Herz, du bist besiegt, ja, ja. Das müssen geschehen, ja.